Ich mache das nur, weil ich meinen Mitschülern zeigen wollte, dass ich ein richtig krasser Rapper sein kann. Deswegen mache ich das. Ja, ich bin ein richtig krasser Rapper, denn ich habe sehr viel Stadia. Ich mache, dass ich viel mehr oder Kapital, denn ich kicke sie alle weg wie ein Fußball. Ich bin der Beste aus der Welt, denn ich habe sehr viel Geld. Das wird nie in den Trends kommen, aber ich hoffe, dieser Song wird mir gelungen. Wenn ich dafür ausgelacht werde, dann werde ich sagen, ich bin Beste. Ich habe keinen Bock mehr, aber wenn ich fertig bin, freue ich mich sehr. Ich habe zwar ein 10 Euro Setup und mache trotzdem mit dem Song einen Level up. Renne von den Cops weg mit dem Para und Naked Boy, ich bin Usain's Vater. Alle spielen in den Ferien, aber ich bin bei einem Mikro anzuschreien. TikTok ist scheiße, denn es ist kacke. Jeder ist von dieser App besessen und ich bin beim Singen am Essen. Ja, ich bin ein richtig krasser Rapper, denn ich habe sehr viel Stadia. Ich mache, dass ich viel mehr oder Kapital, denn ich kicke sie alle weg wie ein Fußball. Bin der Beste aus der Welt, denn ich habe sehr viel Geld. Das wird nie in den Trends kommen, aber ich hoffe, dieser Song wird mir gelungen.